Wenn mich die Zyklopen oder Sirenen angreifen, schnappe ich mir mein Schwert und ramme es ihnen in den Bauch. Blödsinn! Zyklopen und Sirenen gibt's gar nicht, sagte eine andere Freundin. Das sind Märchen, die sich die Leute über Orte erzählen, die sie nicht kennen. Ich wette, anderswo erzählt man sich ähnliche Gruselgeschichten über uns. Über menschenfressende Riesen und Hexen, die ihr Unwesen in Ephesos treiben. Dabei sind die Menschen überall gleich, egal wohin man reist. Das Mädchen hatte natürlich recht. Zyklopen, Sirenen und andere Ungeheuer existierten nur in den vielen Geschichten, die man sich erzählte. Ein besonders guter Geschichtenerzähler aus jener Zeit hieß Homer. Gleich zwei seiner Geschichten sind weltberühmt geworden, die Ilias und die Odyssee. In der Ilias erzählt er, wie griechische Krieger, angeführt von den Helden Agamemnon, Menelaos, Achilles und Odysseus, die Stadt Troja erobern. In der Odyssee beschreibt er, wie Odysseus später um die Welt reist und scharenweise Zyklopen, Sirenen, Zauberern und Hexen begegnet. Vielleicht kennst du sogar ein paar Episoden aus dem Buch und bekommst gerade Lust, den Rest auch noch zu lesen. Okay, kann sein, dass die Zyklopen und Sirenen erfunden sind, sagte der Junge mit der laufenden Nase. Aber es ist trotzdem riskant, an unbekannte Orte zu reisen. Selbst wenn die fremden Menschen sind. Sie können genauso gefährlich sein wie Zyklopen. Richtig, stimmte die Rothaarige zu. Ich habe gehört, dass die Welt voller Feinde und Piraten ist. Und noch schlimmer, voller Römer. Sie werden dich ausrauben und töten, Heraklit. Aber ich fahre doch nach Karthago, rief Heraklit. Dort gibt's keine Römer, nur Karthager. Trotzdem ist es gefährlich in Karthago, widersprach Schniefnase. Sie haben dort sehr seltsame Regeln. Und weil du die nicht kennst, wirst du wahrscheinlich dagegen verstoßen und bestraft werden. Vielleicht ist es dort verboten, auf der Straße zu niesen. Und beim kleinsten Nieser stecken sie dich ins Gefängnis oder töten dich. Und du kannst dich ja nicht mal nach ihren komischen Regeln erkundigen, weil du ihre Sprache nicht sprichst. Anders als in Ephesos spricht man in Karthago nämlich kein Griechisch, sondern Phönizisch. Und du kennst kein einziges phönizisches Wort, oder? Wie willst du dich dort durchschlagen, Heraklit? Und was wirst du dort essen? Fragte Rotschopf. Bestimmt schmeckt deren Zeug merkwürdig, vielleicht sogar richtig eklig. Ich habe gehört, dass sie verfaulten Fisch essen. Sie glauben jedenfalls nicht an Artemis, rief Schniefnase. Wir haben der Göttin den schönsten Tempel der Welt gebaut, mit Marmorsäulen, goldenen Statuen und allem drum und dran, damit sie uns beschützt. Wie wollt ihr die Göttin in Karthago um Schutz bitten? Dort gibt's keinen Artemis-Tempel. Ein Theater haben sie übrigens auch nicht. Kein einziges. Nach dem, was ich gehört habe, wissen sie nicht mal, was das ist. Theater, rief Rotschopf. Dabei siehst du dir doch für dein Leben gern die neuesten Stücke an, Heraklit. Wenn sie dich nicht töten, weil du auf der Straße niest, und wenn dich der verfaulte Fisch nicht umbringt, dann stirbst du wahrscheinlich vor Langeweile. »All das macht mir keine Angst«, sagte Heraklit. »Ihr wollt mich doch nur von der Reise abhalten. Erst warnt ihr mich vor einäugigen Riesen, und dann sind's auf einmal nur noch Menschen, die verfaulten Fisch essen und nicht wissen, was Theater ist. Ihr habt doch keine Ahnung, wovon ihr redet. Ich möchte Karthago mit eigenen Augen sehen. Ich hab gehört, es soll die größte Stadt der Welt sein. Ich möchte herausfinden, an welche Götter sie dort glauben, wenn schon nicht an Artemis.« Und falls sie wirklich kein Theater haben, kann ich sie vielleicht dafür begeistern.